Einerseits sind sie enttäuscht und verärgert. Gestern sind wir nach einer 5-stündigen Sitzung die Direct United States richtig losgeworden. Wilhelm geriet dabei in Sturm und hat die Pendersche Clique ganz gehörig verfeuert. Andererseits sind sie befreit vom Nervenkrieg und erleben gleichzeitig, dass sie in London jetzt einen erstklassigen, über alle Zweifel erhabenen Ruf genießen. Die glückliche Vollendung des amerikanischen Kabels hob das Londoner Geschäft mit einem Schlage auf eine viel höhere Stufe des englischen Geschäftslebens. Sie sind die erfolgreichsten Kabelleger der Welt, verfügen über mehr Erfahrung als alle anderen, liefern die beste Qualität. Was also tun mit diesem Know-how? Kapitel 7 – Zu neuen Ufern. Anfragen und Möglichkeiten gibt es genug. Karl nimmt Gespräche wieder auf, die bereits 2 Jahre zuvor begonnen hatten. Es geht um 2 französische Amerika-Kabel, von Paris via Brest nach Cape Cod und von dort weiter nach New York. 2 Jahre später sind die Verhandlungen abgeschlossen. Siemens Brothers übernimmt den Auftrag und beginnt unverzüglich mit der Legung des ersten Kabels. Auch diesmal läuft nicht alles glatt, doch man hat in der Tat sehr viel mehr Erfahrung, verfügt in allen wichtigen Bereichen über verbesserte Technik und hat folglich deutlich weniger Probleme zu bewältigen. Die Verlegung des ersten französischen Kabels gelingt ohne dramatische Zwischenfälle. Noch während die Faraday auf See ist, wird der Auftrag für das 2. Kabel allerdings storniert. John Pender hat ein großes Aktienpaket der Linie erworben und die Kontrolle übernommen. Er ist also schon wieder da, der verhasste Quälgeist, der skrupellose Geschäftemacher, und er hat sich kein bisschen verändert. Macht den Brüdern erneut das Leben schwer, wo er nur kann, und scheint ihnen dieses Mal endgültig die Lust zu verderben, den Kabelschwindel weiter zu betreiben. Man hat nur mit Machern und sonstigen Lumpen zu tun, und das hält unser Eins auf die Dauer nicht aus. Der Satan mag alle Kabelgeschäfte holen, man wird aber seines Lebens nicht froh. Ich wünsche sehr, davon loszukommen. Mir hängt das Kabelgeschäft schon lange zum Halse heraus. Ich habe es 2-mal durchgemacht und habe ganz genug davon. Es ist der alte Berliner Gründerschwindel en gros. 19. Dezember 1880. Anbei-Anweisung erste Rate an Siemens Brothers London. In Höhe 60.000 für Doppelkabel Irland-USA. Erbitte Bestätigung. Der amerikanische Eisenbahnkönig Jay Gould bestellt 2 Kabel per Depesche. Und er meint es ernst. Es ist ein Zeichen des hohen Ansehens, dessen sich unsere Firma auch jenseits des Ozeans erfreute, dass Herr Gould es ablehnte, einen Abgesandten zum Kontraktabschluss zu empfangen, da er volles Vertrauen zu uns habe und dies durch Anweisung einer hohen Anzahlung bekräftigte. Jay Goulds Order heilt die Wunden und führt zur endgültigen Entscheidung, alle Bedenken beiseite zu wischen und das Seekabelgeschäft in seiner großen Bandbreite zwischen Triumphen und Desastern, Rückschlägen und Erfolgen als festen Bestandteil ins Geschäftsleben der Siemens Brothers aufzunehmen. Die beiden Kabel für Jay Gould werden 1881 und 1882 von der Faraday verlegt. 1884 erfolgt die Herstellung und Lieferung von 2 weiteren Atlantikkabeln für die Commercial Cable Company, ein Jahr zuvor gegründet vom Minenmagnaten John Mackay und dem Besitzer des New York Herald, James Gordon Bennett. Bis zum Jahre 1901 legen Siemens Brothers insgesamt 9 Atlantikkabel. Mehr als die Hälfte aller bis dahin installierten 16 Kabelverbindungen zwischen Europa und Amerika. Europa ruft Amerika. Drei Brüder, der Ozean und ein Kabel. Erzählerin Anne Weber. Erzähler Mark Bremer. Werner Siemens, Clemens von Ramin. Karl Siemens, Peter Bieringer. William Siemens, Josef Ostendorf. Dr. Dems, Marek Ehrhardt. Buch und Regie, Michael Esser. Sounddesign, Volker Zeigermann. Geräusche, Martin Langenbach. Tonschnitt, Simon Bastian. Musik, Ben Esser. Redaktion, Siemens Historical Institute. Produktion, Campfire Media.